Brandy stellt also eine gemeinsame Aktion innerhalb einer Diözese. Schäffer Borchorst eine solche innerhalb einer Ordensverwandtschaft fest. Ein anderer Fachmann, der sich mit der Reichenauer Aktion beschäftigte, Jupp Blechner, kommt, natürlich möchten wir schon sagen, zu anderen Ergebnissen als Brandy. Im Gegensatz zu Brandy sieht er zum Beispiel nicht in dem Reichenauer Klosterinsassen Odalrich, sondern in dessen Vorgänger den gemeinsamen Fälscher zweier Urkunden für Reichenau, zweier für Kempten, einer für Rheinau und einer für Lindau. Lechner stellt dann noch fest, nicht jedes Kloster hätte für sich gefälscht, etwa nach einer zirkulierenden Vorlage, sondern es sei die Identität der Person des Fälschers für mehrere Klöster erwiesen. In Reichenau war es das für alle die genannten Klöster fälschende Zentralbüro. Was man hier in Reichenau in kleinem Maßstabe beging, war eine ganz systematische Verbesserung der Geschichte. Da viele der gefälschten Urkunden sogenannte Palimpseste, das heißt Stücke, bei denen die Fälschung an die Stelle des ausradierten Textes gesetzt wurde, sind, so wurde also erst eine tatsächliche Wirklichkeit vernichtet und dann an ihrer Stelle eine Fantasiewelt gezimmert. Bezeichnet man die isoliert und vereinzelt vorkommende Fälschung eines Klosters als eine lokale, so können wir Aktionen wie die Reichenauer regionale Fälschungsunternehmungen nennen. Auf dem Wege mit den Stationen 1, lokale Fälschungen, 2, regionale Fälschungsaktionen, müssen wir nun einen großen Schritt vorwärts tun. Man denke sich den Umkreis einer genossenschaftlichen Aktion, wie den der Reichenauer, um ein Vielfaches weitergespannt. Man stelle sich also eine Fälschungsunternehmung vor, die sich im Ausmaße und in der Tragweite zu einer regionalen Aktion etwa so verhält, wie die regionale zu einer lokalen. Ganz deutlich gesagt, man stelle sich eine Fälschungsaktion größten Stils, eine universale Aktion vor. Ich bitte dabei den Leser, sich dadurch, dass ein solcher Gedanke an dieser frühen Stelle noch unglaublich und ungeheuerlich erscheint, nicht unnötig einschüchtern zu lassen. Er wird im Gange der Beweisführung sehr schnell Vertrauen zu diesem Gedanken gewinnen. An dieser Stelle ist nur von einer derartigen Erwägung und Vermutung die Rede, und auch die folgenden Sätze sollen das große Problem einer universalen Fälschungsaktion nur heranrücken, in unseren Gesichtskreis stellen, auf sein Dasein überhaupt erst einmal das Bewusstsein hinlenken. Legen wir uns einmal die Frage vor, war im Mittelalter eine Geschichtsfälschungsaktion größten Stils, eine universale Fälschungsaktion überhaupt denkbar und möglich? Eine solche gewaltige Aktion war möglich unter einer Voraussetzung, dass nämlich eine weit verbreitete, organisatorisch eng zusammengeschlossene Vereinigung von Menschen existierte, welche allesamt gleich starkes Interesse an einer großen, planmäßigen Verfälschung der Geschichte hegten. Irgendeine Einzelperson, auch eine kleine oder größere Gruppe von nur zufällig und lose miteinander verbundener Menschen, kann eine universale Aktion, die auf eine allgemeine und planmäßige Verfälschung der gesamten Geschichte des uns in diesem Buche nur beschäftigenden deutschen Mittelalters hinausläuft, nicht im Ernst in Erwägung ziehen. Wenn dagegen der Plan zu solchem Unternehmen im Zentralhirn einer straff organisierten Gesellschaft von Weltbedeutung geboren wird, dann ist seine Ausführung sehr gut möglich. Eine notwendige Vorbedingung dabei ist noch, dass eine derartige mittelalterliche Interessenvereinigung auch außer der genügenden Anzahl von Mitgliedern im Besitze der nötigen wissenschaftlichen und materiellen Mittel wäre. Bildung und Geldmittel. Eine solche mächtige, weltumspannende Organisation war nun in der Tat vorhanden. Und der Leser wird anhand des Untersuchungsganges in diesem Buche in den Stand gesetzt werden, erst flüchtig und ahnend, dann immer klarer und schärfer diese Organisation zu erkennen. Diese Organisation war umso mehr imstande, einen derartigen Plan zu verwirklichen, wenn sie das große Glück hatte, die Wissenschaft als Monopol zu besitzen. Die Außenstehenden waren dann nicht einmal in der Lage festzustellen, dass im Schoße jener Organisation etwas Geheimnisvolles vor sich ging, geschweige diese Dinge zu kontrollieren und zu verhüten. Nur im Vorbeigehen wollen wir eine Einwendung streifen, die hier laut werden könnte. Es sei doch wohl unmöglich, ein so ungeheures Vorhaben wie die bis ins Kleinste gehende systematische Verfälschung der deutschen mittelalterlichen Geschichte nun auch wirklich in die Tat umzusetzen. Das ist aber gar nicht unmöglich und auch gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick erscheint. Hilfskräfte und gelehrte Köpfe waren in unserer Fälscherorganisation genügend vorhanden, außerdem konnte man sich die Zeit nehmen. Es mag hier vorweg bemerkt werden, dass die große universale Fälschungsaktion nicht das Werk eines Jahres, auch nicht eines Jahrzehnts, sondern ein Unternehmen war, das sich etwa über die Zeitspanne eines Jahrhunderts erstreckte, eine Arbeit von mehreren Generationen darstellt. Dass nun sogar ein einzelner fleißiger Mann imstande ist, umfangreiche Fälschungen zu fabrizieren, die ein ganzes Fabelland vor die Augen zauberten, beweist Mr. George Palmer Nazar, einer der begabtesten Schwindler des 18. Jahrhunderts. Von ihm erschien 1704 ein Buch über Formosa, das eine ausführliche Beschreibung Formosas von seiner Geschichte nicht nur, auch von der Naturbeschaffenheit der Insel bringt, ferner eine Darstellung der Politik und Verfassung der Formosaner, ihrer Sitten, Gebräuche und so weiter. Ausführlich erfahren wir auch über die bis dahin unbekannte Sprache von Formosa. Und was stellte sich heraus? Palmer Nazars Werk ist eine Dichtung, ist das Produkt seiner blühenden Fantasie. Die Geschichte des famosen Landes Formosa ist wie alles Übrige aus den Fingern gesogen, sogar die Sprache ist erfunden.